Paul Bashman war immer unter da. Ich fuhr noch auf dem Dreirad, da war er schon bekloppt. Ich bin nach so Schnitt, besonders schlauer Typ. Ich krieg nach so einem Schnitt, besonders viel mit. Mein Freund hat ein Auto, doch ging ich noch zu Fuß. Fuhre jedes Jahr in Urlaub und ich ins Freibad mit dem Bus. In der Schule war ich der Beste, wenn sonst nur noch krank ist. Doch in der Mathe-Stunde hat mich jeder vermisst. Ich bin ein Typ, der gar nichts mit will, der nichts schnallt und nichts versteht. Doch ich weiß ganz genau, was mir auf die Eier geht. Ich hab sogar eine Freundin, ich konnt's gar nicht verstehen. Die liebte mich tatsächlich, manchmal sogar im Stehen. 3 Jahre hab ich gebraucht, bis ich den Lappen hat. Doch nach 2 Monaten Fahrpraxis ist mir ein Alkohol. Dahin wo ich früher der gute Bub. Braucht nicht viel zu schwätzen, solange war alles gut. Doch in der Vollmondnacht, da bin ich aufgewacht. Da hab ich dann das erste Mal so richtig nachgedacht. Ich bin ein Typ, der gar nichts mit will, der nichts schnallt und nichts versteht. Doch ich weiß ganz genau, was mir auf die Eier geht. All hund so viel Ordnung, nur ich krieg nichts mit. Sie haben auf alles eine Antwort, aber ich weiß es nicht. Und wenn ich doch mal vor, um was hier eigentlich geht, krieg ich doch nur zur Antwort, ich weiß das nicht. Ich bin ein Typ, der gar nichts mitkriegt, der nichts schnallt und nichts versteht. Doch ich weiß ganz genau, was mir auf die Eier geht. Ich bin ein Typ, der gar nichts mitkriegt, der nichts schnallt und nichts versteht. Ich bin ein Typ, der gar nichts mitkriegt, der nichts schnallt und nichts versteht. Ich bin ein Typ, der gar nichts mitwirkt, der nichts schnallt und nichts versteht. Doch ich weiß ganz genau, was mir auf die Eier geht.